NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen. Heute die Sonnabendstory. Fasching. Ewald Balser liest eine Geschichte von Gerhard Hauptmann. In seinen frühen Novellen, entstanden zwischen 1887 und 1890, setzt sich Hauptmann eindringlich mit der Stellung des Menschen in Natur und Kosmos auseinander. Fasching gilt als sein Erstlingswerk. Darin erzählt der spätere Literaturnobelpreisträger vom Segelmacher-Ehepaar Kielblock, das die winterliche Feiersaison mit einem ausgelassenen Faschingball beendet. Hauptmanns zupackende Erzählkunst und sein Sinn für eine sich allmählich steigernde Dramatik sind hier schon vollständig entwickelt. Der damals 25-jährige Autor, der wenige Jahre später mit seinem sozial engagierten Theaterstück Die Weber zu Weltberühmtheit gelangen sollte, hatte in dieser Zeit mehrere Versuche, eine Laufbahn als Bildhauer einzuschlagen, bereits aufgeben müssen. Auch ein Geschichtsstudium an der Berliner Universität misslang, da sein Interesse eher dem Theater als den Hörsälen galt. Innerhalb weniger Jahre entstanden die Dramen Vor Sonnenaufgang, Die Weber, Der Biberpelz und Einsame Menschen. Als sozialdemokratischer Dichter verschrien, war der prominenteste Vertreter im Kreis seiner Kritiker, Kaiser Wilhelm II., 1896 nicht bereit, Hauptmann die Entgegennahme des Schillerpreises zu gestatten. Der Kaiser höchstpersönlich legte Veto ein. 16 Jahre später ließ sich die schwedische Akademie davon aber nicht beeindrucken und sprach Gerhard Hauptmann den Literaturnobelpreis zu, vor allem als Anerkennung für sein fruchtbares und vielseitiges Wirken im Bereich der dramatischen Dichtung. Dass er, zumal in seiner Frühphase, auch ein glänzender Prosaautor war, daran erinnert heute Ewald Balser. Er liest Hauptmanns Erzählung Fasching. Segelmacher Kielblock war seit einem Jahr verheiratet. Er besaß ein hübsches Eigentum am See, Häuschen, Hof, Garten und etwas Land. Im Stall stand eine Kuh, auf dem Hofe tummelten sich gackernde Hühner und schnatternde Gänse. Drei fette Schweine standen im Koben, die im Laufe des Jahres geschlachtet werden sollten. Kielblock war älter als seine Frau, aber trotzdem nicht minder lebenslustig als diese. Er sowohl wie sie liebten die Tanzböden nach wie vor der Hochzeit und Kielblock pflegte zu sagen: Der ist ein Narr, der in die Ehe geht wie in ein Kloster, gell, Mariechen? Setzt er dann gewöhnlich hinzu, sein rundes Weibchen mit den robusten Armen umfassend und drückend. Bei uns geht das lustige Leben jetzt erst recht an. Und wirklich, 6 kurze Wochen ausgenommen, war das erste Ehejahr der beiden Leute gleichsam ein einziger Festtag gewesen. Die 6 Wochen aber hatten nur wenig an ihrer Lebensweise ändern können. Der kleine Schreihals, welchen sie gebracht, wurde der Großmutter überlassen. Und Heidi ging's hinaus, so oft der Wind eine Walzermelodie hinübertrug und in die Fenster des abseits gelegenen Häuschens hineinklingen ließ. Aber nicht nur auf allen Tanzmusiken ihres Dorfes waren Kielblocks anwesend, auch auf denen der umliegenden Dörfer fehlten sie selten. Musste die Großmutter, was oft vorkam, das Bett hüten, so wurde das kleine Ballgeben mitgenommen. Man machte ihm dann im Tanzsaal, so gut es gehen wollte, ein Lager zurecht, gewöhnlich auf 2 Stühlen, über deren Lehnen man Schürzen und Tücher zum notdürftigen Schütze gegen das Licht hängte. Wunderten sich die Anwesenden darüber, so hatte der Segelmacher immer die eine Erklärung bereit. Er ist eben der Sohn von Papa und Mama Kielblock, verstanden? Es würde verfehlt sein, Herrn Kielblock schlechtweg für einen Faulenzer zu halten. Im Gegenteil, kein Mensch konnte fleißiger arbeiten als er, solange es Arbeit gab. Wenn jedoch die Schifffahrt und damit die Arbeit einmal auf Monate gründlich einfror, grämte er sich keineswegs darüber, sondern sah in der Muße eine willkommene Gelegenheit, das zu verjubeln, was er sich vorher erworben. Die Familie Kielblock frühstückte. Die alte Großmutter trank ihren Kaffee am Fenster. Als Fußbank diente ihr ein grüner, viereckiger Kasten, den sie von Zeit zu Zeit mit halb erloschenen Augen ängstlich betrachtete. Mit langen, dürren Händen öffnete sie jetzt zitternd die Schublade eines neben ihr stehenden Tischchens und fuhr unsicher darin herum, bis sie ein Pfennigstück zwischen die Finger bekam, das sie herausnahm und sorgsam in den Einwurf des unter ihr stehenden Kastens steckte. Über das erstarrte, welke Gesicht der Alten glitt ein Zug heimlicher Genugtuung, wie immer, wenn sie das Geldstück am Morgen in der Schublade fand, welches die beiden Eheleute nur selten für sie hineinzulegen vergaßen. Erst gestern hatte die junge Frau wieder eine Mark zu diesem Zweck in Pfennige umgewechselt, die sie lachend ihrem Manne zeigte. Die Mutter ist eine gute Sparbüchse, sagte dieser, einen lüsternen Blick nach dem grünen Kasten werfend. Wer weiß, was da drinnen noch alles steckt. Wenig ist's nicht. Und wenn sie einmal abgelebt hat, was Gott verhüte, dann setzt's noch ein anständiges Pöstchen. Darauf verlass dich. Es war Faschingszeit. Die Familie saß beim Nachmittagskaffee. Das etwa einjährige Gustavchen spielte am Boden. Man hatte Pfannkuchen gebacken und war in sehr vergnügter Stimmung. Eines Teils der Pfannkuchen wegen, andern Teils, weil es Sonnabend war, hauptsächlich aber, weil man an diesem Tage einen Maskenball besuchen wollte, der im Dorfe stattfand. Der Winter war bisher auf das Angenehmste vergangen. Feste, Tanzmusik und Schmausereien im eigenen Hause und bei Fremden hatten mit einigen wenigen Arbeitsstunden gewechselt. Die Kasse war aber dabei magerer geworden, der Viehbestand beträchtlich zusammengeschrumpft. Dinge, welche auf die Stimmung der beiden Eheleute nicht ohne Einfluss bleiben konnten. Freilich beruhigte man sich leicht mit dem Gedanken, dass der kommende Sommer ja auch wieder vergehen würde. Und was besonders die leere Kasse anbetraf, so tröstete ein Blick auf die der Großmutter bald darüber hinweg. Der grüne Kasten unter den Füßen der alten Frau hatte überhaupt den beiden Eheleuten in allen Lebenslagen eine große Kraft der Beruhigung erwiesen. Bekam ein Schwein den Rotlauf, so dachte man an ihn und gab sich zufrieden. Schlug das Segeltuch auf, fielen die Kunden ab, tat man desgleichen. Kam es den beiden vor, als mache sich ein leiser Rückgang in der Wirtschaft bemerkbar, so beschwichtigte man die schwer herandämmernden Sorgen darüber ebenfalls durch den Gedanken an den Kasten. Ja, den Kasten umwoben eine Menge so verlockender Vorstellungen, dass man sich gewöhnt hatte, den Augenblick, wo man ihn würde öffnen können, als den Höhepunkt seines Lebens zu betrachten. Über die Verwendung des darin befindlichen Geldes hatte man längst entschieden. Vor allem sollte ein kleiner Teil desselben zu einer etwa 8-tägigen Vergnügungsreise, vielleicht nach Berlin, verwandt werden. Kamen sie auf diese Reise zu sprechen, so bemächtigte sich der beiden Eheleute ein wahrhaftes Vergnügungsfieber. Der Mann meinte, das müsse aber noch einmal eine richtige Semmelwoche werden, während die Frau in den Erinnerungen ihrer Mädchenzeit schwelgend nur vom Zirkus Renz, der Hasenheide und anderen Vergnügungsorten redete. Wie so oft hatte man auch heute wieder das Reisethema hervorgesucht, als Gustavchen durch ein ausnehmend possierliches Gebaren die Aufmerksamkeit davon ab und auf sich lenkte. Er hob nämlich seine kleinen, schründigen Ärmchen in die Höhe, als ob er sagen wollte, »Horch«, und brachte aus seinem schmutzigen Mäulchen einen Ton hervor, welcher dem Schrei einer Unke ähnelte. Die Eltern beobachteten ihre Heiterkeit mühsam zurückhaltend, die Manöver des Kleinen eine Weile. Endlich wurde sie ihnen doch zu bunt. Sie platzten heraus und lachten so laut, dass Gustavchen erschreckt zu weinen anfing und selbst die Großmutter ihr verstumpftes Gesicht herumwandte. »Na, wähne man nicht, alberne Jöre, es tut dich doch niemand nix«, beruhigte die Mutter, welche bereits zur Hälfte Gärtnerin im roten Korsett vor dem Kleinen stand. »Was fällt dir denn ein«, fuhr sie fort, »dass du mit die Arme wie ein Seiltänzer in die Luft herumangelst und eine Jusche ziehst wie meiner Mutter Bruder, wenn er einen Hasen mit der Schlinge gefangen hatte?« Kielblock, der an einem gelben Frack für den Abend herumbürstete, gab noch lachend eine Erklärung. »Der See«, sagte er, »der See«. Und wirklich drangen durch die Fenster bald lauter, bald leiser langgezogene, dumpfe Töne, Tuba-Rufen vergleichbar, welche von dem unter der riesigen Eiskruste arbeitenden Wasser des Sees herrührten und die das Kind vermutlich zum ersten Mal bemerkt und nachzuahmen versucht hatte. Je näher der Abend kam, umso ausgelassener wurde man, half sich gegenseitig beim Anziehen und belustigte sich schon vor dem Fest mit allerhand Scherzen und Tollheiten, deren Kielblock während seiner langen Vergnügungspraxis in großen Mengen aufgespeichert hatte. Die junge Frau kam gar nicht aus dem Lachen heraus. Ein plötzliches Grausen aber erfasste sie, als ihr Kielblock eine aschfahl bepinselte Fratze aus Papier vorwies, welche er aufsetzte, wie er sagte, um die Leute das Gruseln zu lehren. »Nee, steck die Larve fort, ich bitte dich«, schrie sie am ganzen Körper zitternd. »Der zieht ja akkurat aus wie ein toter Leichnam, der 3 Wochen in der Erde gelegen hat.« Den Mann jedoch ergötzte die Furcht seiner Frau. Er lief die Larve zwischen den Händen um sie herum, sodass sie, wohin sie sich auch wandte, hineinblicken musste. Das machte sie zuletzt wütend. »Kreuzmillionen, ich will das Unflat nicht mehr sehen«, zeterte sie mit dem Fuße stampfend, in des Kielblock fast berstend vor Lachen auf einen Holzstuhl fiel, den er beinahe umriss. Endlich war man angezogen. Er, ein Halsabschneider, gelber Frack, Kniehosen aus Samt und Schnallenschuhen, ein riesiges Tintenfass aus Pappdeckel auf dem Kopf, worin noch die ebenfalls ungeheure Gänsefeder stak. Sie, eine Gärtnerin, Efeu umrankt, mit einem papiernen Rosenkranz im glatten Haar. Die Uhr zeigte 7 und so konnte man sich auf den Weg machen. Auch diesmal musste Gustavchen leider wieder mitgenommen werden, so schmerzlich es die Gärtnerin auch empfinden mochte. Die Großmutter hatte in letzter Zeit einen Schlaganfall gehabt, weshalb man ihr nicht die geringste Arbeit aufbürden durfte. Sie vermochte sich zur Not noch selbst aus- und anzukleiden, damit war aber ihre Leistungsfähigkeit so ziemlich erschöpft. Ein wenig Essen stellte man der Alten neben die brennende Lampe aufs Fensterbrett und so konnte man sie bis zum nächsten Morgen getrost ihrem Schicksal überlassen. Man nahm Abschied von ihr, indem man in ihre tauben Ohren schrie, »Wir jähen!« Und bald darauf waren die Alte am Fenster und Lotte am Ofen die einzigen Bewohner des Häuschens, welches Kielblock von außen abgeschlossen hatte. Als Kielblocks den Ballsaal betraten, wurden sie mit einer Fanfare begrüßt. Der Halsabschneider erregte ungemeines Aufsehen. Gärtnerinnen, Zigeuner und Marketenderinnen flüchteten kreischend zu ihren Kavalieren, Bauernknechten und Bahnarbeitern, welche ihre plumpen Glieder in spanische Kostüme gezwängt hatten und zierliche, zahnstocherartige Degen an der Seite trugen. Der Segelmacher war außerordentlich zufrieden mit der Wirkung seiner Maske. Er belustigte sich 3 Stunden lang damit, ganze Herden maskierter Frauen und Mädchen wie der Wolf die Lämmer vor sich herzutreiben. Um 12 Uhr nahm man die Masken ab. Jetzt stürmten die Freunde Kielblocks von allen Seiten auf ihn ein, beteuernd, dass sie ihn wahrhaftig nicht erkannten. Du bist doch nun einmal der tollste Kerl. Du verwünschter Filou, du Galgenvogel, schrie es durcheinander. Nur das hätten wir uns doch denken können, schrie ein angetrunkener Schifferknecht. Wer anders ist 3-mal gehängt und mit allen Hunden gehetzt als der Segelmacher? Alles lachte. Der Segelmacher, natürlich, der Segelmacher, lief es von Mund zu Mund. Und dieser fühlte sich, wie so oft schon, auch heute als der Held des Abends. Nichts ist schöner, rief er in das Gewühl, als ein bisschen den toten Mann machen. Aber nun habe ich's auch dick. Vorwärts, Musik, Musik. Und sein Ruf fand Echo in aller Kehlen. Musik, Musik, Musik, scholl es durcheinander, immer lauter und lauter, bis mit schneidendem Ruck und schriller Dissonanz die Musikbande zu arbeiten begann. Der Ruf verstummte ihm, nu wirbelte alles durcheinander. Kielblock tanzte wie rasend, er stampfte mit dem Fuß, er johlte, dass es die Musik übertobte. Mariechen überwand sich, um nicht aufzuschreien, so presste er sie an sich, die Sinne vergingen ihr fast. Es war, als habe ihr Mann in dem Totenspielen doch ein Haar gefunden und wühle sich nun mit allen Fiebern seines Leibes in das Leben zurück. Während der Musikpausen füllte er sich mit Schnaps und traktierte auch seine Freunde damit. »Trink mal feste, Brüder«, lallte er zuletzt. »Ihr könnt mir nicht bankrott machen. Meine Olle ist eine sehr schwere Frau. Sehr, sehr schwer«, wiederholte er gedehnt, zwinkerte bedeutungsvoll mit den Augen und führte ein Schnapsglas bis zum Rande voll Ingwer unsicher zum Munde. Das Vergnügen hatte seinen Höhepunkt überschritten und drohte zu Ende zu gehen. Nach und nach verlor sich die Mehrzahl der Gäste. Kielblock und Frau, nebst einer Anzahl Gleichgesinnter, wankten und wichen nicht. Gustavchen hatte diesmal in einem dunklen Vorzimmer glücklich untergebracht werden können, sodass man durch ihn weniger als je behindert war. Als auch die Musikanten gegangen waren, schlug jemand vor, Gottes Segen bei Kohn zu spielen, ein Vorschlag, den man einstimmig annahm. Während des Spiels entschliefen einige, darunter Kielblock. Sobald der Morgendämmer fahl und gespenstig durch die Fenstervorhänge kroch, wurden sie wieder geweckt. Erwachend grölte der Segelmacher das Lied zu Ende, über dessen Strophen er eingeschlafen war. »Kinder«, rief er, als es hell und heller wurde, »nach Hause gehen wir nicht, verstanden?« »Nun gerade nicht, da es Tag wird.« Einige protestierten, es sei nun wirklich genug, man müsse nichts übertreiben. Die andere Hälfte stimmte ihm bei. Aber was tun? Der Heidekrug wurde genannt. »Jawohl, Kinder, wir machen einen Spaziergang ins Grüne. Wenn auch ein bisschen Schnee liegen tut, das schadet nicht. Wir gehen zusammen nach dem Heidekrug. Frische Luft«, klang es auf einmal aus vielen Kehlen und alles drängte nach der Türe. Die Sonne begann einen Sonntag. Ein riesiges Stück gelbglühenden Metalls lag sie hinter den kohlschwarzen Säulen eines Kieferngehölzes, welches wenige 100 Schritte von dem Gasthaus entfernt gegen den See vorsprang. Ein braun-goldiger Lichtstaub quoll durch die Stämme, drängte sich durch alle Luken und unbeweglichen, dunklen Nadelmassen ihrer Kronen und überhauchte Erde und Himmel mit einem rötlichen Scheine. Die Luft war schneidend kalt, aber es lag kein Schnee. Man atmete sich nüchtern und schüttelte den Geruch des Ballsaals aus den Kleidern. Einige von denen, die kurz vorher gegen die Fortsetzung des Vergnügens waren, fühlten sich jetzt so gestärkt, dass sie dafür sprachen. Andere meinten, das sei ja alles recht gut. Man müsse doch aber wenigstens die Kleider wechseln, wenn man nicht zum Skandal der Leute werden wollte. Dagegen konnte niemand etwas Ernstliches einwenden. Deshalb und ferner, weil einige der Anwesenden, darunter Kielblocks, erklärten, dass sie unbedingt einmal nach dem Rechten sehen müssten, wurde beschlossen, dass man sich zunächst nach Hause begeben, um 9 Uhr aber wieder treffen wolle, um den gemeinschaftlichen Spaziergang anzutreten. Kielblocks entfernten sich zuerst. Zu Hause war alles in bester Ordnung. Lotte begrüßte die Anwesenden, die Alte lag noch im Bett. Man kochte ihr Kaffee, weckte sie und teilte ihr mit, dass man sie bald wieder verlassen werde. Sie fing an, vor sich hin zu schelten, ohne sich direkt an jemanden zu wenden. Durch 2 neue Pfennige wusste man sie zu beruhigen. Frau Marie, welche damit beschäftigt war, den kleinen Gustav umzuziehen, bekam plötzlich eine Grille. »Ach, warte, das ist genug«, sagte sie. »Wir wollen zu Hause bleiben.« Kielblock war außer sich. »Ich habe Kopfschmerzen und Stechen im Rücken.« »Eine Tasse schwarzen, kalten Kaffees würde alles hinwegnehmen«, erklärte er. »Gehen müsse man, denn man habe die Sache ja selbst eingefädelt.« Die Gesellschaft traf sich vor dem Gasthause. Im Krug wurde natürlich wieder ein Tanz improvisiert. Gegen Mittag trat man, bedeutend herabgestimmt, den Rückweg an. 2 Uhr war es, als Kielblocks vor ihrem Häuschen standen, ein wenig müde und abgespannt, keineswegs jedoch übersättigt. Der Segelmacher hatte den Schlüssel zur Haustür bereits ins Schloss gesteckt, zauderte aber nichtsdestoweniger herumzudrehen. In seinem Innern klaffte eine Leere, vor der ihm graute. Da fiel sein Blick auf den See, der wie ein ungeheurer Spiegel von Schlittschuhläufern und Stuhlschlitten belebt, in der Sonne funkelte, und so kam ihm ein Gedanke. »Mariechen«, fragte er, »wie wär's, wenn wir noch eine Tour machten? Nach Steben rüber, zu deiner Schwester, nicht? Noch sich jetzt am Mittag aufs Ohr hauen, das wär doch sündhaft.« Die junge Frau war zu müde. Sie beteuerte, nicht mehr laufen zu können. »Och, das schad auch nicht«, erwiderte er und lief im selben Augenblick nach dem Schuppen, hinter dem Hause, aus welchem er einen hölzernen, grün angestrichenen Stuhlschlitten hervorholte. »So werdet ihr ihn, denke ich«, fuhr er fort, bereits damit beschäftigt, ein paar Schlittschuhe an seinen Füßen zu befestigen, welche über der Lehne des Schlittens gehangen hatten. Ehe Mariechen Zeit hatte, weitere Bedenken zu äußern, saß sie, Gustavchen auf dem Schoß haltend, im Stuhlschlitten und sauste von den kräftigen Armen ihres Mannes geschoben über die blitzende Eisfläche. Die Verwandten, welche ein Gasthaus in Steben besaßen, freuten sich über den Besuch der Eheleute, zumal da bereits eine Anzahl anderer guter Freunde versammelt war. Man nahm sie gut auf, brachte Kaffee, Pfannkuchen und später auch Spirituosen. Zuletzt machten die Männer ein Spielchen, während die Frauen die Tageschronik durchnahmen. Währenddessen erzählte man sich, dass ein Junge bei hellem Tage in die offene Stelle des Sees geraten sei, auch wohl sicher ertrunken wäre, wenn nicht glücklicherweise im letzten Augenblick einige Arbeiter hinzugekommen wären. Jeder der Anwesenden kannte die Stelle. Sie war an dem Südzipfel des Sees dort, wo das stets leicht erwärmte Wasser eines kleinen Flüsschens hineintrat. Man wunderte sich umso mehr über das Unglück, da die Stelle nicht etwa eine verführerische Eiskruste ansetzte, sondern immer offen blieb. Der Junge müsste geradezu mit geschlossenen Augen hineingefahren sein, meinte man. Kielblock hatte so viel gewonnen, dass er in bester Laune der Überzeugung Ausdruck gab, den ganzen verlorenen Maskenball wieder in seiner Tasche zu haben. Ohne weitere Einwände fügte er sich deshalb auch den Bitten seiner Frau, nun doch endlich aufzubrechen. Frau Mariechen samt dem Kleinen saß bereits seit geraumer Zeit auf dem Schlitten, als Kielblock noch immer fluchend an seinen Schlittschuhen herumhantierte. Die Hände starben ihm ab, konnte nicht fertig werden. Gustavchen weinte. Endlich fühlte er die Eisen fest unter seinen Sohlen. Noch konnte er jedoch den Schlitten nicht anfassen. Deshalb steckte er die Hände in die Tasche, um sie ein wenig auftauen zu lassen. Währenddessen schnitt er einige Figuren in das Eis. Es war hart, trocken und durchsichtig wie Glas. »In 10 Minuten sind wir drüber«, versicherte er dann, den Stuhlschlitten mit einem kräftigen Ruck in Bewegung setzend. Spielend schoss das Gefährt in die Eisfläche in gerader Linie auf den gelben Lichtschein zu, welcher jenseits des Sees aus einem Fenster des Kielblockschen Häuschens fiel. Es war die Lampe der Großmutter, welche den Segelmacher schon oft, auch in mondlosen Nächten, sicher geleitet hatte. Fuhr man vom Stebener Wirtshaus in gerader Linie darauf zu, so hatte man überall gleichmäßig festes Eis unter den Füßen. »Ach, das ist noch ein Schlussvergnügen«, schrie Kielblock mit heiserer Stimme seiner Frau ins Ohr, die indes vor Zähneklappern nicht mehr antworten konnte. Sie drückte Gustavchen fest an sich, der leise wimmerte. Der Segelmacher schien wirklich unverwüstlich. Er machte allerhand Mätzchen, ließ den Schlitten im wildesten Lauf aus den Händen gleiten und schoss hinter ihm drein wie der Falke hinter seiner Beute. Er schleuderte ihn wiederholt aus Mutwillen dermaßen, dass seine Frau laut aufkreischte. Immer klarer und klarer wurden die Umrisse des Häuschens. Schon erkannte man die einzelnen Fenster desselben. Schon unterschied man die Großmutter in dem Lichtschein der Lampe, als es plötzlich dunkel wurde. Kielblock wandte sich erschreckt und gewahrte eine ungeheure Wolkenwand, welche den ganzen Horizont umspannend, unbemerkt ihm im Rücken heraufgezogen war und soeben den runden Vollmond eingeschluckt hatte. »Na, nur aber schnell«, sagte er, und stieß das Gefährt mit doppelter Geschwindigkeit vor sich her über das Eis. Noch blieb das Häuschen vom Mond beleuchtet, aber weiter und weiter kroch der riesige Wolkenschatten über den See hin, bis er diesen samt dem Häuschen mit undurchdringlicher Finsternis überzogen hatte. Er raffte alle seine Kraft zusammen, der Schweiß quoll ihm aus allen Poren, sein Körper brannte, er keuchte. Die junge Frau saß zusammengebogen und hielt das Kleine krampfhaft an sich gepresst. Sie sprach kein Wort, sie rührte sich nicht, als fürchte sie anders, die Schnelligkeit der Fahrt zu beeinträchtigen. Auch ihre Brust beklemmte ein unerklärliches Angstgefühl. Sie hatte nur den einen Wunsch, am Ziel zu sein. Unterdessen war es so schwarz geworden, dass Kielblock sein Weib, diese ihr Kind, nicht mehr sah. Dabei rumorte der See unter dem Eispanzer unaufhörlich. Es war ein Schlürfen und Murren, dann wieder ein dumpfes, verhaltenes Aufbrüllen, dazu ein Pressen gegen die Eisdecke, sodass diese knallend in großen Sprüngen barst. Von allen Seiten prasselten die Sprünge durch das Eis. Kielblock war am See groß geworden. Er wusste, dass bei einer 12-zölligen Eisdecke ein Einbruch unmöglich sei. Seine Fantasie indes begann zu schweifen und gehorchte nicht mehr ganz seinem gesunden Urteil. Es kam ihm zuweilen vor, als öffneten sich unter ihm schwarze Abgründe, um ihn samt Weib und Kind einzuschlingen. Ein gewitterartiges Grollen wälzte sich fernher und endete in einem dumpfen Schlag dicht unter seinen Füßen. Die Frau schrie auf. Eben wollte er fragen, ob sie verrückt geworden sei. Da bemerkte er etwas, das ihm den Laut in die Kehle zurücktrieb. Der einzige Lichtpunkt, welcher ihn bisher geleitet, bewegte sich, wurde blasser und blasser, zuckte auf, flackerte und verschwand schließlich ganz. Um Gottes Willen, was fällt Mutter ein? Stieß er unwillkürlich hervor und jach, wie ein Blitzstrahl durchfuhr sein Gehirn das Bewusstsein einer wirklichen Gefahr. Unter das Getöse des Sees mischte sich die Stimme seiner Frau, welche vor ihm aus der Finsternis drang und ihm allerhand Vorwürfe machte, warum er nicht zu Hause geblieben und so weiter. Es vergingen einige Minuten. Endlich glaubte man Hundegebell zu hören. Kielblock atmete erleichtert auf. Da, ein verzweifelter Schrei, ein Ruck. Die Funken stoben unter seinen Stahlschuhen hervor. Mit fast übermenschlicher Kraft riss er den Schlitten herum und hielt an. Der rechte Arm seiner Frau umklammerte zitternd und krampfhaft den Seilen. Er wusste, sie hatte den Tod geschaut. Sei ruhig, Mädchen, es ist ja nix, tröstete er mit bebender Stimme. Und doch war ihm selbst gewesen, als habe eine schneekalte, verweste Hand an sein heißes Herz gegriffen. Die junge Frau bebte wie Espenlaub. Ihre Zunge schien gelähmt. Oh, oh, mein Gott, war alles, was sie hervorbrachte. Was aber in aller Welt ist denn los, Menschenskind? So sprich doch, um Himmels Willen, sprich doch. Dort, stieß sie hervor. Ich hab's gehört, ganz deutlich. Wasser, Wasser, das offene Wasser. Er lauscht gespannt. Na, ich höre nichts. Ich hab's gesehen, wahrhaftig. Ich hab's gesehen, ganz deutlich, dicht vor mir. Wahrhaftig. Kielblock versuchte, die dicke Luft mit den Blicken zu durchbohren, vergebens. Es war ihm, als habe man ihm die Augen aus dem Kopfe genommen und er mühe sich ab, mit den Höhlen zu sehen. Ich sehe nichts. Die Frau beruhigte sich ein wenig. Aber es riecht doch wie Wasser. Er erklärte, sie habe geträumt und fühlte doch seine Angst wachsen. Gustavchen schlief. Langsam wollte er weiterfahren, aber seine Frau stemmte sich dagegen mit allen Kräften der Todesangst. In weinerlichen Lauten beschwor sie, ihn umzukehren. Als er nicht stillhielt, gebärdete sie sich wie eine Wahnsinnige. Es bricht, es bricht! Nun riss ihm die Geduld. Er schalt seine Frau, sie sei schuld. Mit ihrem verfluchten Geheul, wenn er samt ihr und dem Kinde ersöffe, soll das Maul halten oder erlasse sie, so war er Kielblock heißer allein mitten auf dem See stehen und fahr davon. Als alles nichts half, verlor er die Besinnung und schwatzte sinnloses Zeug durcheinander. Hierzu kam noch, dass er nun wirklich nicht mehr wusste, wohin er sich wenden sollte. Die Stelle aber, auf der er stand, schien ihm mürbe und unsicher. Vergebens versuchte er, die furchtbare Angst zu bemeistern, welche auch ihn mehr und mehr zu beherrschen schien. Die Gaukeleien erfüllten sein Hirn, er zitterte. erheuchelte Stoßgebete. Sollte es dann wirklich und wahrhaftig zu Ende gehen? Heute rot, morgen tot. Er hat es nie begriffen. Heute rot, morgen tot, morgen tot. Was war das? Tot. Er hat es bisher nicht gewusst, aber jetzt... Nein. Kaltes Entsetzen fasst ihn. Er wendete den Schlitten, er nahm einen Anlauf mit letzter gewaltiger Kraftanstrengung. Rettung um jeden Preis und nun ein klatschendes Geräusch, ein Spritzen, Schäumen und Prickeln aufgestörter Wassermassen. Ihm verging das Bewusstsein. Ein Augenblick und er wusste, dass er geradewegs in die offene Stelle des Sees hineingefahren sei. Seine kräftigen Glieder durchwühlten das schwarze Wasser. Er stampfte die eiskalte Flut mit übermenschlicher Kraft, bis er fühlte, dass er wieder atmen konnte. Ein Schrei entrang sich seiner Brust, weithin gellend, ein zweiter, ein dritter. Die Lunge mochte mitgehen, der Kehlkopf zerspringen. Ihm grauste vor dem Laut der eigenen Kehle, aber er schrie, er brüllte wie ein Tier. Hilfe, helft uns, wir ertrinken, Hilfe. Gurgelnd versank er dann unter Schreien mit ihm, bis er wieder auftauchte und ihn von neuem herausheulte. Er hob die Rechte übers Wasser, er suchte immer schreiend nach Halt, umsonst wieder versank er. Als er auftauchte, war das Licht um ihn. Drei Armlängen etwa zu seiner Linken begann die Eiskruste, die sich hier in großem Bogen um einen offenen Wasserspiegel zog. Er strebte, sie zu erreichen. Noch einmal sank er. Endlich griff er sie. Seine Finger glitten ab. Er versuchte es aufs Neue und grub sie ein, als wären es Krallen. Er zog sich empor. Bis zu den Schultern war er über Wasser. Seine angststierenden Augen dicht über der jetzt wieder weiß im Mondschein brennenden Eisfläche. Da lag sein Häuschen, weiterhin das Dorf, und dort, wahrhaftig, Laternen, Lichter, Rettung. Wieder durchzitterte sein Ruf die Nacht. Er horchte gespannt. Hoch aus der Luft fiel ein Laut. Wildgänse strichen durch den Kuppelsaal der Sterne und jetzt einzelne dunkle Punkte durch den Vollmond. Hinter sich vernahm er ein Brodeln und Gären der Wasser. Blasen stiegen. Er fühlte sein Blut erstarren, ihn schauderte sich zu wenden und er wandte sich doch. Eine dunkle Masse quoll auf und versank in Zwischenräumen. Ein Schuh, eine Hand, eine Pelzmütze wurden sichtbar. Das Ganze wälzte sich näher und näher. Er wollte es haschen, aber wieder versank er. Ein todbanger Moment. Dann wahnsinniges Gelächter. Er fühlte, wie ein Etwas sich von unten her um ihn klammerte. Erst griff es seinen Fuß, nun umschnürte es seine Beine. Bis zum Herzen kam es herauf. Sein Blick verglaste. Seine Hände glitten ab. Er sank. Dumpfes, fernes Brausen, ein Gewirr von Bildern und Gedanken. Und dann der Tod. Man hatte im Dorfe den Hilferuf vernommen. Arbeiter und Fischer sammelten sich an der Unglücksstätte. Nach Verlauf einer Stunde zog man die Leiche eines Kindes aufs Eis. Man schloss aus dem Alter desselben, dass noch ein Erwachsener ertrunken sein müsste. Als weitere Nachforschungen erfolglos blieben, meinte ein Fischer, man solle Netze auslegen. In Netzen fing man denn auch gegen 3 Uhr des Morgens die Leichen des jungen Ehepaares. Da lag nun der lustige Segelmacher mit verzerrtem, gedunsenem Gesicht, mit gebrochenen Augen die Tücke des Himmels anklagend. Seine Kleider trieften, aus seinen Taschen flossen schwarze Wasserlachen. Als man ihn auf eine Bahre lud, fiel eine Anzahl kleiner Münzen klingend aufs Eis. Die 3 Leichen wurden erkannt und nach dem Kielblockschen Hause geschafft. Man fand die Tür desselben verschlossen, kein Licht leuchtet aus den Fenstern. Ein Hund bellte innen, aber selbst auf wiederholtes Klopfen öffnete niemand. Ein Fischer stieg durch das Fenster in die finstere Wohnstube. Seine Laterne erleuchtete dieselbe nur mäßig, sie war leer. Mit seinen Wasserstiefeln ein lautes Geräusch machend, von einem kleinen braunen Hündchen angekläfft, schritt er quer hindurch und gelangte an eine kleine Tür, die er ohne weiteres aufstieß. Ein Laut der Verwunderung entfuhr ihm. Inmitten eines fensterlosen Alkovens saß eine steinalte Frau. Sie war über einem grünen Kasten, welcher mit Gold, Silber und Kupfermünzen angefüllt offen am Boden stand, eingenickt. Ihre rechte Hand stak bis über die Knöchel im Metall. Auf ihrer linken ruhte das Gesicht. Über ihren fast kahlen Scheitel warf das spärliche Flämmchen der herabgebrannten Lampe ein dunstiges, falbes Licht. NDR Kultur am Morgen vorgelesen. In der Sonnabend-Story hörten wir Ewald Balser mit der Erzählung Fasching von Gerhard Hauptmann.